Gehen durch den Winterwald, oh, oh. Oh, hey. Alles ist gefroren und kalt, oh, oh. Oh, hey. Tief verschneit ist jeder Weg, oh, oh. Oh, hey. Unter den Füßen herrscht der Schnee, oh. Oh, oh, oh.